Kapitel 5. Als nächstes verschwand alles im großen Nichts. Das Bett, die Wände und die Wandteppiche, einfach alles, selbst Sira wurde zu diesem Nichts. In dieser Unendlichkeit gab es nur Moto, umhüllt von der Sphäre und das kleine Wesen, welches vor ihm herumschwebte. »Bin ich tot?«, fragte er sich. Ihm war nicht kalt, aber auch nicht warm. Er spürte weder Hass noch Liebe, sah weder die Vergangenheit noch die Zukunft. »Es gibt keine neutrale Möglichkeit, dir das zu zeigen. Aus reiner Willkür werde ich mit dem Natürlichen beginnen, dem Pfad der Natur«, hörte er eine leise Stimme sagen. Sie war weder weit weg noch nah dran. Motojo tastete mit den Fingern die gesamte Kugel ab, trat und schlug, aber es gab kein Entrinnen. »Wer bist du?«, fragte er ängstlich. »Ich bin du.« »Ich?« »Ich bin ein Teil deiner Seele. Du hast mich gerufen, ich bin ein Schar.« »Lass mich hier raus, das geht nicht. Ich gehe nur meiner Bestimmung nach. Halt ein und lass dich auf eine kleine Reise mitnehmen. Und keine Angst, Sira geht's gut«, sprach die Stimme weiter. Das Nichts wich einer neuen Landschaft, einer grünen, lebhaften Gegend, einem Urwald von kontinentalen Ausmaßen. Sofort erinnerte er sich an sein altes Dorf, wie er an den schwülen Sommertagen immer im Wald war. Dort war es angenehm kühl und die frische, sauerstoffreiche Luft ließ seinen Körper wieder aufleben. Meistens lag er im Gras und beobachtete die Wolken oder die jungen Rehkitze. Nur über eins wunderte er sich, zwar schossen die Erinnerungen wie Fotos durch sein Bewusstsein, jedoch verspürte er keine einzige Emotion dabei. Es war ganz anders als die Berührung des Roboters, viel intensiver und diesmal war auch sein Denken neutral und ohne jegliche Vorurteile. »Warum fühle ich nichts?« »Nur mit diesem Blick kannst du es verstehen. Erzähl mir, was du siehst.« Motos Blick wanderte langsam hin und her. Alles war völlig zugewuchert. Die Bäume standen so dicht und waren so hoch, dass man kaum den Himmel sehen konnte, und auch der Boden war zugewuchert von Pflanzen. Es war ein riesiger Dschungel, ein Regenwald, zugestopft bis zur letzten Baumkrone mit Leben. Doch je mehr er umherschaute, bemerkte er, wie vielfältig das Leben jedoch war. Er beobachtete die Ameisen bei dem Bau ihres Ameisenhügels, die Vogeleltern beim Brüten ihrer kleinen Schützlinge, die Bäume, wie sie sich leicht im Wind bogen, die raschelnden Blätter und eine Giraffe, die gerade genüsslich an einem Blatt knabberte. »Alles lebt, alles ist friedlich, alles ist im Einklang miteinander. Eine Symbiose.« Der Schar bewegte sich weiter und mit ihm auch Moto, eingeschlossen von der Blase. Bäume, Felsen oder das Gestrüpp waren keine Barriere. Ohne jegliche Mühe flogen die Sphäre und der Schar durch den dichten, am Leben nur so trotzenden Wald. Ein kleines Stück weiter unterbrach eine Lichtung den ansonsten so undurchdringlichen Wald. Eine kleine Siedlung hatte sich dort entwickelt. Im Zentrum war eine Feuerstelle aufgebaut, darum herum 6 kleinere und 3 größere Hütten, gebaut aus Tierhäuten, Holz oder Lehm. Es waren einfache Menschen in bescheidenen Verhältnissen. Keiner von ihnen besaß ein Fahrzeug, hatte eine prunkvolle Villa oder einen Swimmingpool im Garten. Die meisten der Baracken waren kaum größer als ein Hotelzimmer und sanitäre Anlagen existierten erst gar nicht. Auf einem Feld arbeiteten ein paar Männer, bei der Feuerstelle spielten mehrere Kinder und etwas abseits saß eine weitere Gruppe von Kindern, die gespannt einer alten Frau zuhörten. »Das sind Pflanzen und Bäume. Sie leben und fühlen wie wir. Und wenn ihr gut zu ihnen seid, sind sie auch zu euch gut. Sie geben euch Nahrung, Schatten und Schutz vom Regen. Sie und wir gehören alle zu einem Kreislauf des Lebens, ein Geben und Nehmen. Nimmt nicht zu viel, lieber weniger, sonst verwelken die Pflanzen und Bäume und somit auch das Leben«, lehrte sie die Kleinen. »Was siehst du nun?«, fragte der Schar erneut. »Eine Kultur, die im Einklang mit ihrer Umwelt lebt. Eine friedliche Welt, aber auch ziemlich langweilig auf Dauer. Schau sie dir an. Sehen sie gelangweilt oder unglücklich aus?« »Nö. Es ist ein sehr einfaches Leben, unkompliziert und frei und jedoch mit einem sehr beschränkten Horizont.« »Meinst du denn, sie sehen es genauso?« »Natürlich nicht. Sie kennen ja nichts anderes. Was man nicht kennt, das misst man auch nicht.« »Würdest du so leben wollen?« »Weiß nicht. Technik vereinfacht das Leben doch schon ungeheim.« »Was ist mit den anderen? Meinst du, die Technologen würden so ein Leben auch lieben?« »Du stellst vielleicht Fragen, ich hab doch keine Ahnung. Ich denk mal, das ist bei jedem verschieden.« »Und würden die Leute hier das Leben in einer Industriewelt mögen?« »Warum stellst du mir solche Fragen? Worauf willst du eigentlich hinaus?« »Ich stell die Fragen nur, ich denk sie mir aber nicht aus.« »Sie sind eher ein Teil von dir. Aber du hast genügend Eindrücke bekommen.« »Kommen wir zum nächsten. Du kennst ihn schon, bist in einem gewissen Teil sogar in ihm aufgewachsen, dem Vater Technik. Einen Augenblick später verschwand alles wieder im Unendlichen, bis sich eine andere Welt aufbaute. Eine Welt bestehend aus einem Meer aus Betonklötzen, durchzogen von einem Geflecht aus Straßen. In den Fensterscheiben der Wolkenkratzer spiegelten sich die rötlichen Wolken, die weit bis in den roten Abendhimmel reichten. Moto und Ashar schwebten einige Meter über dem Flachdach eines solchen Wolkenkratzers. Er drehte sich im Kreis, überall erstreckte sich die Metropole über zig Kilometer. Sie mussten sich nahe am Zentrum befinden. Wo sind wir jetzt? In Karakorum. Das hier ist das Herz der Industrie. Hier haben alle größeren Firmen den Hauptsitz. Er schaute sich um. Es war nicht mal das höchste Gebäude, auf dem sie waren. Gleich nebenan war noch ein viel höherer, glasverkleideter Wolkenkratzer. Er versuchte ins Innere zu sehen, aber die Spiegelung der Abendsonne blendete ihn. Plötzlich zischte ihm ein Bild wieder durch den Kopf. Die Erinnerung an den ersten Blick auf die Metros, der pechschwarze Horizont. Sein Blick wanderte nach oben, der Himmel war klar und von einer schwarzen Wolke nicht die geringste Spur. Erst als er nach Norden sah, bemerkte er 10, mindestens 200 Meter hohe Schornsteine. Aus diesen Schloten drang ein grauweißer Nebel, kleine Wölkchen, die sich säulenförmig den Weg nach oben bahnten, um sich dort zu einer schwarzen Wolke zusammenzuschließen. Was ist denn das? Das sind die Kraftwerke. Jeder der 5 Metropolen hat 10 Stück. Sie versorgen die Stadt mit Energie, von der sie reichlich brauchen. Es gehört zum Lebensstandard dieser Menschen dazu. Ein Leben ohne Strom würden sie als ärmlich bezeichnen. Früher hat man Ressourcen wie Erdöl, Gas und Kohle verwendet, das gibt es aber schon lange nicht mehr. Die einzige ihnen bekannte Energiequelle ist die Dampfkraft und dafür roden sie die Wälder ab und zerstören den Lebensraum ganzer Arten. Vielleicht haben sie ja irgendwann genügend Energie. Wohl kaum. Ihr System beruht auf Geld, auf Wirtschaft und Wachstum. Es funktioniert nur, wenn ständig gebaut und weiterentwickelt wird. Es ist wohl die Neugier des Menschen, die ihn immer wieder dazu treibt, immer Neues zu bauen, um das Alte dann wegzuwerfen, konsumieren und wegwerfen. Wäre dies nicht so, würde ihre Wirtschaft zusammenbrechen. Die Frage ist, was du darin siehst. Ich sehe ein System wie die Natur, nur mit weniger Leben. Das System der Natur ist ein Nehmen und Geben. Die Menschen hingegen nehmen nur und geben nichts. Die Natur liefert die Rohstoffe, ohne etwas dafür zu verlangen. Dies nutzen die Menschen aus, doch leider vergessen sie, dass ihre Kultur trotz jeglicher Technologie der Natur untergeordnet ist. Wenn die Blume stirbt, stirbt auch die Biene. Aber das muss denen doch auch klar sein. Sie verdrängen es, können einfach nicht loslassen, haben sich zu sehr an den scheinbaren einfachen Pfad der Technik gewöhnt. Wie eine Sucht, ein innerer Drang, wogegen es keine Heilung außer den Willen gibt, doch der ist meistens zu schwach. Was willst du damit sagen? Dass es falsch ist, den Pfad der Technik zu gehen? Ist es verwerflich? Es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man dies sieht. Betrachtet man es aus dem Ganzen heraus, ist es falsch, überflüssig und sinnlos. Sieht man es aus dem Auge eines Individuums, ist es weder falsch noch richtig. In einem Individuum vermischen sich falsch und richtig, Liebe und Hass, gut und böse. Daher fällt es dir auch so schwer, ein Urteil zu fällen. Du stellst es nicht gerade objektiv dar. Ich sage nur, wie es ist. Gefühle spielen dabei keine Rolle, selbst die Logik spricht dagegen. Natürlich hat dieses System auch viele Vorteile. Die Menschen haben wesentlich mehr Möglichkeiten, aber zu welchem Preis? Diese Gesellschaft, Kultur oder Zivilisation, wie auch immer du sie nennen magst, wächst so extrem an, dass sie alles andere verdrängen muss, um fortzubestehen, bis nichts mehr da ist und sie in sich zusammenfällt. Immer mehr und neue Ressourcen, immer mehr und gefährlicheren Müll. Dabei ist es logisch, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Irgendwann ist jede Ressource aufgebraucht. Das heißt ja aber nur, dass es zu viel ist, nicht dass Technik grundsätzlich falsch ist. Stimmt, eine Harmonie muss herrschen. Ohne dieses Gleichgewicht funktioniert weder die Mathematik, die Physik, Chemie noch die Natur. Beiläufig ließ er seinen Blick umher schweifen, als er etwas am Himmel entdeckte. Etwas tauchte gerade durch die Wolken. Erst dachte er, es seien nur Vögel, doch sie wurden schnell größer und glitzerten seltsam auf. So langsam konnte Moto erahnen, um was es sich handelte. Danach ging alles rasend schnell. Er spürte noch einen kurzen Windstoß, als etwas an ihm vorbeiraste. Genau auf die Kraftwerke zu. Plötzlich ein Knall und die Schornsteine knickten wie Streichhölzer in einem Meer aus hoch hinaus flackernden Flammen. Er konnte es nicht fassen, aber ihm war klar, dass es sich um einen Angriff der Magier handeln musste. Aufgeregt wirbelte er zu dem Schar herum, aber der wirkte völlig gelassen und schwebte friedlich einige Meter neben Moto. Das ist die Zukunft, nicht die Gegenwart, beruhigte es ihn. Die Zukunft? Murmelte er nachdenklich. So soll es enden? Das ist auch nicht richtig. Um ihn herum heulten die Sirenen auf und ein Chaos brach aus. Entsetzt beobachtete er das Ende einer ganzen Stadt und so sehr er auch helfen wollte, er konnte nichts tun. »Du musst mich zurückbringen!« »Wie du wünschst«, antwortete der Schar gelassen. Im nächsten Augenblick löste sich die Welt wieder auf. Er saß wieder auf dem Bett neben Sira, die immer noch den Schar streichelte. Zunächst fragte er sich, ob es überhaupt real, ob es nicht doch nur ein Traum, eine Illusion gewesen war. Vielleicht sein Instinkt, sein Herz, seine Seele? Irgendetwas schenkte ihm Gewissheit. Er schaute Sira an. Sie schien nichts mitbekommen zu haben. Es war überhaupt keine Zeit vergangen. Er fühlte sich irgendwie verwirrt und desorientiert, stand auf und verließ den Raum. Nach einigen Minuten der Suche hatte er den Alten endlich wieder gefunden. Der saß vor einer Reihe von Bildschirmen, Tasten und seltsamen Messinstrumenten. Hastig wanderte sein Blick von einem Monitor zum anderen und seine Finger rasten über die Tasten. Er war so in seiner Arbeit vertieft, dass er Moto nicht einmal bemerkte. Gleich rechts von ihm bemerkte der jedoch Hino beim Trainieren. Hino stand kopfüber auf den Händen, stieß sich ab, machte eine Luftrolle und setzte wieder auf. Blitzschnell schlug er mit den Fäusten in die Luft, drehte sich um seine eigene Achse und trat mehrmals hintereinander zu. Erst jetzt bemerkte er den völlig erstaunten Motojo. »Wie geht's denn?«, fragte er verwundert. »Dieser neue Körper ist einfach klasse. So jung, stark und schnell. Und das zusammen mit meinem erfahrenen Verstand«, prahlte Hino und fing an zu lachen. »Das ist mein fünfter Körper, aber bis jetzt der beste. Ja, die Unsterblichkeit ist schon was Tolles.« »Unsterblich?« »Der Tod muss schon etwas Grausames sein. Man wird genommen, herausgerissen und hört dann auf zu existieren.« Mir schaut es bei den Gedanken.« »Meinst du? Sicher kannst du dir ja auch nicht sein.« »Natürlich nicht. Aber ich habe so viele schon sterben sehen.« »Da kriegt man schon Angst. Große Angst vor dem Tod. Vor dem Nichts. Ich habe es gesehen. Es ist nichts. Einfach gar nichts.« »Fragt sich nur, wer mehr Angst hat. Der Tote oder der Lebende? Der Tod macht uns doch erst zu Lebenden. Wir teilen ihn alle. Die Pflanzen, die Tiere und die Menschen. Alles stirbt.« »Das mag ja sein. Aber sterben möchte ich trotzdem nicht.« »Dann weißt du auch nie, was danach ist.« »Danach ist nur nichts. Genau wie davor, aber aus nichts ist das Universum auch mal entstanden.« »Bist auch du entstanden.« »Ich gehe meinen Weg und da gibt's keinen Tod.« »Das ist auch dein gutes Recht.« »Das macht uns ja zu Individuen«, sprach er und wandte sich von Hino ab. Vorsichtig näherte er sich dem Alten und tippte ihn auf den Rücken. Wie von einer Tarantel gestochen, wirbelte der erschreckt mit seinem Drehstuhl herum. »Ach, du bist es nur. Schleich dich nie wieder an mich so heran, verstanden?« »Entschuldigt, aber ich habe schlimme Neuigkeiten. Die Magier planen einen Angriff auf die Metros«, erzählte Moto aufgeregt. Antwortete der Alte uninteressiert und wollte sich schon wieder umdrehen, als Moto lauter wurde. »Interessiert es dich nicht? Es werden Menschen sterben, viele Menschen.« »Wenn das ihr Schicksal ist.« »Schicksal? So ein Schwachsinn.« »Nicht, wenn du einmal an die Schöpfung denkst. An die Entstehung des Universums. Nach allen Naturgesetzen, die es gibt, kann nichts aus nichts entstehen. Egal, wie man sich das vorstellt, es muss immer eine Kraft oder Macht dafür verantwortlich sein. Aber wie ist diese entstanden und immer so weiter? Das ist ein Paradoxon und es gibt nur eine logische Antwort darauf. Es gibt keinen Anfang und es gibt auch kein Ende. Es wiederholt sich alles wieder. Immer und immer wieder. Ein nie enden wollender Kreislauf. Und da sagst du, es gibt kein Schicksal. Und wir sollen einfach abwarten und Tee trinken? Das ist deine Sache. Mein Schicksal ist es jedenfalls nicht.« Zorn und Wut brodelten heftig in ihm. Am liebsten hätte dem Alten links und rechts eine geballert. »Und was ist dein Schicksal?«, fuhr er den Knacker an. »Mein Schicksal ist das Schicksal, verstehst du? Ich will es verstehen. Schon seit Äonen sitze ich hier und beobachte den Zeitfluss. Ich analysiere ihn, bis ich ihn erfassen kann. Wissen, es geht nur um Weisheit. Ja, das Schicksalmotto, das ist mein einziges Lebensziel. Mein Sinn des Lebens. Alles habe ich dafür aufgegeben, alles.« »Ja, herumsitzen und nichts tun. Du machst es dir ja ganz schön einfach«, zischte er den Alten an. »Du bist sehr aufgeregt. Am besten, du kriegst noch eine Ladung.« »Nein, mir reicht's jetzt. Ich verschwinde.« Gerade drehte er sich um, da packte ihn der Alte am Arm. Mutter versuchte sich zu lösen, aber der Griff war zu fest. Lass ihn los, drohte Hino zum Kampf bereit sich nähernd. Mit einem fiesen Grinsen schaute der Knacker zu ihm hinüber, ließ Muto los und stand ruckartig vom Sessel auf. Eine Sekunde später standen sie wieder der Lichtgestalt gegenüber. Ehe Hino auch nur blinzeln konnte, schwebte der Alte rasend schnell auf ihn zu und im nächsten Augenblick befand er sich genau vor Hino. Gerade bemerkte er noch, wie eine Faust auf ihn zuraste, verschützte er sich blockend mit seinem nackten Oberarm. Moto wollte ihn noch warnen, aber es war schon zu spät. Der Alte hatte sich plötzlich aufgelöst. Mit so einer Beweglichkeit hatte Hino nicht gerechnet. Verzweifelt wanderte sein Auge apfelsuchend umher, aber es war nichts mehr zu sehen, als er am Rande seines Blickfeldes eine Bewegung bemerkte. Er ist hinter mir, und sofort nachdem er dies dachte, rauschte auch schon sein rechter Ellbogen nach hinten und traf den Alten genau ins Gesicht. Taumelnd vor Schreck tapste er ein paar Schritte zurück, da stemmte Hino erbarmungslos auf ihn zu und traf ihn erst mit seiner rechten Wade, dann mit der linken an den Hüften. Ohne eine winzige Pause schlug er mit seinen Fäusten auf den Mann ein. Der hingegen konnte nichts tun, Hinos Schläger waren einfach zu flink, er wurde zurückgedrängt und ging schließlich ächzend, keuchend und mit blutüberströmtem Gesicht zu Boden. Hino schlug ein Grinsen über die Lippen, fühlte sich so unglaublich mächtig und unbesiegbar. Er war in einem Kampfrausch, der ihn bestimmte, ihn kontrollierte. In seinem Wahn holte er zum Gnadenschluss aus, erst als Mutter dazwischen ging, konnte er sich wieder kontrollieren. Was machen wir jetzt? Mach bloß keinen Scheiß, drohte Hino dem Alten. Wir zerstören den Mana-Generator, schlug er vor und beobachtete weiterhin den vor ihm auf dem Boden liegenden Mann. Dies wird euch nichts nützen. Alles entwickelt sich so wie in der ersten Ära, wandte sich der Alte selbstsicher ein. Was soll das heißen, sprich du Wurm, drohte Hino und packte ihn am Kragen. Es gab auf dieser Welt schon einmal Menschen, und die haben sich auch selbst ausgerottet. So ein Blödsinn, keifte Hino ihn an und drückte fest dazu, als Moto ihn wieder ein wenig beruhigte. Hier auf Arctina? Fragte er. Damals nannten sie sie Erde. Es ist völlig egal, ob die Magier Arctina erobern. Am Ende zerstören sich die Menschen sowieso selbst. Egal ob Magier oder Technologen. Alle sind zum Untergang verdammt. Glaub ihm kein Wort, Moto. Der spinnt doch nur herum. Und jetzt zu dir. Sag mir, ob du einen Lichtleiter oder ähnliches hast. Natürlich, sprach er grinsend. Okay, Moto, wir nehmen diesen Gleiter und fliegen nach Nox. Frag sich nur, was wir mit ihm machen. Ihr meint doch nicht wirklich, dass man mich so einfach besiegen kann. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin unsterblich, brüllte und lachte er lautstark. Bild dir bloß nichts drauf ein, ich bin auch unsterblich. Du wirst noch sehen. Wie aus dem Nichts zeichneten sich wieder seine leuchtenden Konturen ab. Sein Körper schwebte zur Decke empor und verschwand dann lachend. Verdammt, was machen wir nun? Fragte Moto und schaute sich nervös um. Seine scheiß Unsterblichkeit nützt ihm nichts. Wenn der nochmal auftaucht, hau ich ihn einfach ein paar auf sein faullautes Maul. Meinst du denn, der taucht wieder auf? Bestimmt. Aber komm, wir suchen den Gleiter. Ich hoffe nur, dass der Alte die Wahrheit gesagt hat, sagte er und marschierte Richtung Ausgang. Warte, ich glaube, ich komme nicht mit. Wie? Was meinst du? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass sich unsere Wege hier erstmal trennen sollten. Und was machst du? Ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, dass es sein muss. Hino, mich hat ein ganz seltsames Gefühl beschlichen. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich verrückt, aber ich muss dem nachgehen. Na gut, ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Mach dir keine Sorgen, aber du schaffst das ja auch alleine. Ich wäre dir sowieso keine große Hilfe. Kein Problem, aber was machen wir mit Sira? Ach, kannst du sie mitnehmen? Ich? Die behindert mich doch nur. Bitte, ich kann sie nicht mitnehmen, muss alleine sein. Wenn's sein muss,